Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, bei der es um Wolfgang Stützels Theorie ökonomischer Globalmengengefüge gehen wird. Wir hatten uns auf das Konzept geeinigt, das häppchenweise zu präsentieren, weil es doch insgesamt einen viel zu großen Umfang hat, um es überhaupt vollständig in einem solchen Rahmen durchzuarbeiten. Und heute möchte ich nun ins Zentrum stellen die reine Theorie ökonomischer Globalmengengefüge. Dabei ist der Fokus darauf gelegt, möglichst alle Teilnehmer von dem allgemeinen unbedingten Gültigkeitsanspruch dieser Theorie zu überzeugen, sodass in der Diskussion in unserer AG dann niemand mehr sich darauf zurückziehen kann, dass wenn bei vorgetragenen Hypothesen oder Modellvorstellungen von einem Mitglied eine saldenmechanische Inkonsistenz nachgewiesen wird, dann nochmal zu sagen, ja, dann stimmt mit der Saldenmechanik irgendwas nicht. Das würde uns voranbringen. Also in der Vergangenheit sind viele sehr lange, endlose, nach meiner Wahrnehmung, Diskussionsstränge entstanden, die hätten ausgeräumt werden können, wenn man diese gemeinsame Basis hat und dann eigentlich sich auch sehr viel Arbeit sparen könnte. Also, der Hintergrund, warum ich das für sehr wichtig halte, das nochmal zu thematisieren und möglichst auch den einen oder anderen anzuregen, sich mit den genannten Werken von Stützel auseinanderzusetzen. Einmal Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft und die volkswirtschaftliche Saldenmechanik ist halt nach meiner Wahrnehmung deshalb erforderlich, weil viele zumindest nach dem, was in den Diskussionen über die Mailingliste diskutiert wurde, eigentlich etwas für diese Theorie halten, was es nicht ist, insofern als das verkürzt wird, ich sag mal ganz grob, einmal auf die auf das Kreislaufparadoxon, was halt vielleicht besser bekannt ist auch durch das Sparparadoxon. Und das ist eben nicht das, was die Saldenmechanik ausmacht. Es ist vielmehr die Methode, die dort durchgängig durchgehalten wird, nämlich dass man aus dem ganzen Theoriengebäude der Ökonomie den Teil herausschält, der sich auf rein formale Aspekte bezieht. Das heißt, insofern auch streng logisch ableitbar ist und keinerlei Annahmen beispielsweise über beteiligte Wirtschaftssubjekte bedarf. Und das ist eigentlich etwas sehr Bemerkenswertes und ist auch eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und um das eben halt zu verdeutlichen, denke ich, ist es sinnvoll, das vielleicht nochmal sich gemeinsam zu verdeutlichen. Ich habe mir gedacht, dass wir uns vielleicht einfach mal an diesem Begriff der Theorie, dass wir das als Ausgangspunkt nehmen, Theorie ökonomischer Gesamtmengengefüge und zunächst mal wahrnehmen, dass es da offenbar um Mengen oder Mengengefüge geht. Und genau das ist halt eine Sache, die wahrscheinlich hier vielen Anwesenden völlig geläufig ist. Wir haben ja auch eine Reihe ja, von Vollblut-Mathematikern hier, die werden sich heute sicherlich sehr langweilen, wenn es darum geht, aber ich erwarte eigentlich auch, dass halt mit dem Mengenbegriff nicht jeder wirklich vertraut ist und bitte an der Stelle vielleicht auch mal um eine Rückmeldung. Ist jedem klar, was unter einer Menge zu verstehen ist? Niemand sagt was, das heißt, niemandem ist das klar. Ja, am besten erklärst du es nochmal, weil unter einer Menge verstehen viele Leute unterschiedliche Dinge, je nachdem, welche Betrachtung sie haben. Okay. So, dann können wir mal, ich switche mal eben zu Open Meeting. So, habe jetzt das Problem, dass ich meine Dateien gar nicht mehr wiederfinde. Moment. Willst du jetzt Mengen darstellen? Aber ich glaube, das ist doch jeder von der Schule her bekannt. Ja, deshalb habe ich ja jetzt gefragt und Piratas meinte, dass ich das jetzt doch mal erläutern solle. Ja, Menge ist ja ganz einfach. Wir sind zum Beispiel eine Menge und eine Menge hier in der Gruppe, das ist eine Anzahl von irgendwelchen Elementen und wir sind gleichzeitig eine Teilmenge vom gesamten Mumble. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Operationen über den Mengen, aber ich glaube, der Mengenbegriff ist ja etwas, was sehr intuitiv auch im täglichen Leben gebraucht wird. Das ist jetzt deine Meinung, Arne. Ist der Ja. mathematische Mengenbegriff, wenn du willst. Also ich wollte jetzt gerade mal eine Abbildung hervorholen, wo einfach ein paar Mengen dargestellt wurden und bemerke, dass die mir hier gar nicht mehr angezeigt werden. Also ich habe da einige Sachen geuploadet, auf die ich nicht mehr zugreifen kann. Kannst du mit Cut and Paste in das Zeichenbrett was reinfügen? Dann kannst du das probieren. Ja, mit Bildchen weiß ich nicht, ob das klappt. Moment. Na, ist das aus dem Buch? Willst du jetzt Mengendarstellung aus dem Buch zeigen oder Ja, eigene? ja. Na, soll ich einfach mal einen Link zu dem Buch? Ich stelle einfach mal einen Link in Mumble rein und wer will, kann sich die Hauptdatei dann einfach runterziehen. Und dann sagst du entsprechend die Seitenzahl und ich denke dann. Also es sind einmal mit OCR, mit Texterkennung gescannt, das sind 30 Megabyte und einmal ohne OCR im DJVU-Format 27 Megabyte. Das heißt, du hast das Original als PDF? Ja, geh einfach auf den Link und lad dir runter, was du finden kannst. Okay, verzichten wir auf die Bilder. Jeder, der mag, kann sich das auf Seite 43 in dem genannten Dokument anschauen. Also wie Arne richtig gesagt hat, ist eine Menge halt eine Zusammenfassung von Elementen. Jede Menge beinhaltet Elemente oder aber es gibt auch eine einzige Menge, die als leere Menge bezeichnet wird, die eben sich dadurch auszeichnet, dass sie keins enthält. Nun kann man Mengen unterteilen. Wenn man das macht, dann haben wir sogenannte Teilmengen. Und diese Teilmengen können sich halt darin unterscheiden, dass sie wenn man mehrere Teilmengen betrachtet, dass diese nun wiederum eine gemeinsame Schnittmenge bilden. Das heißt, dass es bestimmte Elemente gibt, die sich in verschiedenen Teilmengen gleichzeitig befinden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man, dass die Mengen disjunkt sind, und letztere werden halt bei der reinen Theorie ökonomischer Globalmengengefüge ausschließlich betrachtet. Also Schnittmengenbetrachtung ist überhaupt nicht Gegenstand, und insofern gibt's halt auch große Bereiche der Mengenlehre, die hier überhaupt nicht in Betracht kommen. Es ist also nicht erforderlich, wirklich Mengen, also die Mengenlehre im eigentlichen Sinn zu kennen. Stützel macht halt Anleihen, die unbedingt nötig sind. Und aufgrund der Vorgehensweise in dieser Theorie ist eine wichtige Vorgehensweise, die Gesamtmenge halt in disjunkte Teilmengen zu unterteilen, sodass man halt zunächst einmal komplementär, also eine Menge und deren Komplementärmenge betrachtet. Eine Komplementärmenge lässt sich dadurch beschreiben, dass alle Elemente, die in einer bestimmten Menge nicht enthalten sind, in der Komplementärmenge jedoch sämtlich vorhanden sind. Ist das irgendwie verständlich? Ja, klar. Ja, vielleicht ist das Beispiel hier mit den Teilnehmern, die gerade in der im Mumble der AG Geldordnung sind, ganz ganz praktisch. Wenn man einfach mal als Beispiel nimmt, die Komplementärmenge zu allen Teilnehmern von Punkt Smackworks bis Ben, da ist die Komplementärmenge sind alle von Bas bis Verona. Ja, das ist passendes Beispiel. Und das Wesentliche bei der, ich sag einfach mal TÖG als Kürzel, um nicht ständig dieses Wort Ungetüm im Munde zu führen, besteht, also bei der TÖE geht es halt immer um, also bei der angewandten TÖE geht es immer darum, dass Subjekte die Elemente der Mengen sind. Das heißt also Subjekte im Sinne von Personen. Das bedeutet eine Betrachtung von solchen Mengen wie zum Beispiel Mengen aller Äpfel oder so, sowas findet man. Ah, da postet jemand was. Also Mengen von irgendwelchen Nicht-Subjekten, Äpfel, Birnen oder sonst was, fallen halt hier völlig raus. So, mir halt für heute vorgenommen, dass wir abzielen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, bevor es offiziell losging, abzielen darauf, dass diese Theorie ökonomischer Globalmengengefüge einen unbedingten Gültigkeitsanspruch hat. Das heißt, ganz egal, was man in diese Mengenbegrifflichkeit einsetzt, es ist immer so, dass die allgemeine Gültigkeit davon nicht beeinträchtigt wird. Ich habe vielleicht ja, da auch nochmal eine Rückfrage an die Teilnehmer, ob es vielleicht irgendjemanden gibt, der die Ansicht vertritt, dass eine ökonomische Theorie halt eine solchen allgemeinen Gültigkeitsanspruch nicht erheben kann. Das ist eigentlich etwas, was ja in der Ökonomie sehr ungewöhnlich ist, dass man keine weiteren Rand- und Rahmenbedingungen setzen muss, um zu fordern, dass sie halt strikt gültig ist. Stützel muss ja auch irgendwelche, ich sag's mal, Sätze haben, die man aus mathematischer Sicht oder logischer Sicht Axiome nennt. Und solche Sätze, die werden ja außerhalb bewiesen. Und da kannst du natürlich immer sagen oder immer bestreiten, ob sie tatsächlich die Wahrheit widerspiegeln oder nicht. Aber die Allgemeinheit der Aussagen, die hängt natürlich auch davon ab, wie speziell deine Aussagen sind. Und praktisch je allgemeiner deine Aussagen sind, je weniger an Wissen kannst du einfangen, sagen wir so. Und je spezieller deine Aussagen werden, desto präziser kannst du sagen zu bestimmten Dingen, aber sie werden dann auch angreifbarer. Ja, also es gibt innerhalb der reinen Theorie ökonomischer Globalmengengefüge den sogenannten Fundamentalsatz. Und der ist, wie du richtig sagst, Arne, so allgemein gefasst, dass er ja dieser Voraussetzungen, dieser Axiome eigentlich überhaupt nicht mehr bedarf. Ich lese den jetzt einfach mal vor. Also den findet man auf Seite 17. Setzt die Gültigkeit des Urteils UZ, durch die die Elemente der Menge M definiert sind, voraus, dass außer den darin vorkommenden Elementen, für die dieses Urteil gilt, selbst noch mindestens ein anderes Element derselben Menge existiert, dann gilt das Urteil höchstens für jede beliebige echte Teilmenge. Mit anderen Worten, dann gehört die Menge solcher Elemente sich selbst nicht an. Arne, du als Mathematiker, was würdest du meinen, welche Axiome da noch vonnöten sind, um die Gültigkeit von Axiomen abhängig machen zu können? Ich bin gerade mal dabei, diesen Satz, diesen sogenannten Fundamentalsatz, mal für mich zu übersetzen. Und vielleicht könnte da Thomas auch ein bisschen mithelfen, weil das, was jetzt hier gesagt wird, das tut sie mir jetzt noch nicht so ganz erschließen. Also grundsätzlich muss man sehen, dass halt Urteile gefällt werden, also Aussagen. Und die sind jetzt ganz allgemein in diesem Fundamentalsatz angeführt. Die Gültigkeit eines Urteils UZ. Hier geht es um kein konkretes Urteil, sondern ganz abstrakt um ein Urteil, das durch die Elemente einer Menge definiert ist. Was mich jetzt zum Beispiel wundert, das ist ja, wenn du so willst, eine logische Aussage, die man übersetzen müsste in die Sprache der Logik. Stützel selbst benutzt ja an jeder Stelle benutzte Mathematik. Warum er jetzt das nicht praktisch in der Sprache der Mathematik formuliert hat, denn dann könnte man schlicht und einfach prüfen, ist es eine sogenannte Tautologie? Und wenn es eine sogenannte Tautologie ist, dann ist alles geritzt. Ja, also ich denke schon, dass es sich hierbei, es handelt sich hierbei um eine Tautologie, ja. Thomas, dann würde ich mich mal interessieren, wie würdest du jetzt das in die Sprache der Logik übersetzen? Urteil, was er mit Urteil bezeichnet, ist These, würde ich sagen. Der Punkt ist, also wir haben hier Aussagen. Und diese Aussagen, die sozusagen als allgemein, die Aussagen beinhalten, oder es gibt eine Klasse von Aussagen, die beinhaltet, dass die Aussage von Aussagen auf andere Elemente abhängt. Das heißt, es sind Bedingungen, also die Bedingung auf ein Element der Menge hängt von der Aussage einer anderen Menge ab. Das heißt, ich sag mal so, in diesem Raum sind jetzt Rolf und Arne. So, und ich sage, Arne wird nur dann antworten, wenn Rolf eine Frage stellt. Das heißt, die Eigenschaft, die ich Arne zugeordnet habe, hängt davon ab, dass Rolf im Raum ist. Wenn Rolf nicht im Raum ist, dann ist die Aussage tautologisch immer falsch, dass Arne nicht antworten wird, weil ja Rolf keine Frage stellt. Wenn Rolf nicht da ist, kann er auch keine Frage stellen. Und das ist ein Setting, das würde ich als Randbedingung oder Zwangsbedingung, ich weiß gar nicht, also Constraint sagt man, als Constraint, das ist eine Situation, wo man Constraints auf die Mengen setzt. Und um schon mal vorwegzugreifen, ich glaube, Stützel formuliert diesen Satz hier absichtlich so umständlich, um schon eine semantisch das Format zu bekommen, wie er dann später volkswirtschaftliche Aussagen trifft. Nämlich, eine Person kann nur Geld eine Zahlung empfangen, wenn eine andere auch eine Zahlung tätigt. Das ist das, worauf sie am Ende hinausläuft. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum er diesen Schlenker macht, praktisch voraus, dass außer den darin vorkommenden Elementen, für die das Urteil gilt, selbst noch mindestens ein anderes Element derselben Menge existiert, dann gilt das Urteil höchstens für jede beliebige echte Teilmenge. Ich mache mal ein Beispiel. Man kann ja sagen, jedes Unternehmen hat ein Vermögen. Das wird ja in der Bilanz dargestellt. Und diese Aussage gilt für jedes Element der Menge Unternehmen. Und was soll jetzt dieser Schlenker, selbst noch mindestens ein anderes Element derselben Menge existiert? Na, der hat halt die Menge selbst im Blick, weil die Menge selbst auch Element von sich selber ist. Die schließt er aus. Also er spricht hier oder macht hier oder hebt hier ab auf die echte Teilmengeneigenschaft. Sodass, wenn jetzt eine Menge 100 Elemente hat, dass für jede Teilmenge, sagen wir mal bestehend aus 3 oder 75 Elementen, sich eine Urteilsaussage bilden lässt, unter der Voraussetzung, dass eben, was habe ich vorhin gesagt, 75, dass eben noch 25 andere Elemente übrig sind, ist das nicht mehr der Fall, ist kein Element mehr übrig, dann handelt es sich eben um die Menge selbst. Und das ist der Übergang halt von Partialaussagen zu Globalaussagen. Also von 99 auf 1 nimmt man noch 1 mit hinzu. Ich sagte, die Grundmenge sei 100-elementig. Dann ist eben eine völlig andere Situation gegeben. Ich habe gerade ein ganz gutes Beispiel, vielleicht verdeutlicht das. Und zwar sei jetzt das Urteil UZ, also wir haben eine Menge von Zahlen, und das Urteil UZ sei, dass die Zahl größer ist als irgendeine andere Zahl. Und das heißt, dieses Urteil setzt voraus, dass es noch quasi eine andere Zahl gibt. Das ist quasi genau dieser Zusatz. Und seine Aussage ist quasi dann dadurch, dass quasi jede Menge, für die diese Aussage gilt, braucht er noch quasi ein anderes Element, und zwar dieses Element, das kleiner ist als jedes Element der Menge. Und genau in dem Fall kann eben nie die ganze Menge dieses Urteil erfüllen. Hat es das klar gemacht? Ja, ehrlich gesagt nicht ganz. Ich versuche nochmal ein anderes. Wir sagen, die Menge Z, die hier angesprochen ist, ist die Menge der Geschäftsbanken. Und das Urteil ist, Geschäftsbanken können Chiralgeld schöpfen. Okay? Ja. Das wäre jetzt mal so konkrete Beispiele für Urteil. Z wäre, Geschäftsbanken können Chiralgeld schöpfen. Die Menge Z, die wir betrachten, sind die Geschäftsbanken. Jetzt ist natürlich, ich sag's mal, intuitiv klar und auch logisch klar, mathematisch logisch klar, dass wenn jede einzelne Bank Geld schöpfen kann, dass dann auch jede Teilmenge von Banken Geld schöpfen können, weil das ist ja nichts anderes als die Zusammenfassung von ein oder mehreren Banken. Aber ich sehe jetzt trotzdem noch nicht, was dieses sein soll. Praktisch, wir haben, was wir jetzt haben, ist, setzt die Gültigkeit des Urteils, durch die die Elemente der Menge definiert sind, voraus, dass außer den darin vorkommenden Elementen, für die das Urteil gilt, selbst noch mindestens ein anderes Element derselben Menge existiert. Also dieses, dass man quasi noch ein anderes Element braucht, das heißt quasi, dass sozusagen in diesem Urteil auf ein anderes Element referenziert wird, das außerhalb dieser Menge Z liegt, wenn es ein Z ist. Ja. Wenn ich doch definiere, wenn ich zum Beispiel Banken definiere als Unternehmen, die die Fähigkeit haben, Geld zu schöpfen. Das wäre ja so eine Definition. Aber dann ist es nicht so ein Urteil, das er da meint. Genau. Na, vielleicht, also das Beispiel mit der Zahlung ist vielleicht am besten. Man sagt, alle können Zahlungen empfangen, aber die Voraussetzung, dass irgendjemand eine Zahlung empfängt, ist, dass irgendjemand eine Zahlung tätigt. Das heißt, wenn wir netto gehen, über eine feste Zeitperiode betrachten, dann kann in dieser Zeitperiode jeder Nettozahlungen empfangen. Aber die Voraussetzung, dass jemand Nettozahlungen empfängt, ist, dass irgendjemand eben diese Eigenschaft Nettozahlungsempfang nicht erfüllt. Das heißt, Nettozahlungen tätigt. Das heißt, die Aussage lässt sich nur für die Menge aller, die Nettozahlungen empfangen, kann nur eine echte Teilmenge sein. Was mich auch sehr stutzig macht, ist praktisch dann das in Klammer. Mit anderen Worten, dann gehört die Menge solcher Elemente, was meint er jetzt mit solcher Elemente, sich selbst nicht an. Hier erklärt er nochmal den Begriff echte Teilmenge. Also echte Teilmenge bedeutet, dass die Teilmenge die Gesamtmenge nicht gleich der Gesamtmenge ist. Also ne, es gibt mindestens ein Element, das nicht in jeder Teilmenge ist. In jeder echten Teilmenge. Okay, wenn er einfach nur sagen will, was echte Teilmengen sind, dann hat er sich ziemlich kompliziert ausgedrückt, aber das ist natürlich klar, dass praktisch bei echten Teilmengen, da muss mindestens ein Element, darf nicht Element der Teilmenge sein. Also ich habe diesen Satz für all diejenigen, die das Buch nicht vorliegen haben, hier auch nochmal reingepostet, wobei es da mit Umlauten Probleme gibt. Es könnte auch sein, dass er hier auf ein mathematisches, ganz anderes Problem hinstellt. Das hat mit der sogenannten kumulativen Typenstruktur zu tun. Das ist praktisch eine Struktur, die sich auf der leeren Menge aufbaut und dann immer die Mengen, die die leere Menge enthält und so weiter. Und da gibt's dieses Problem, kann eine Menge sich selbst enthalten? Und da gibt es dann praktisch logische und mathematische Probleme, wenn man der sagt, vielleicht möchte eigentlich nur das ausschließen. Ja, das sagt er genau hier in der Fußnote Nummer 7, aber darum geht's eigentlich nicht jetzt gerade. Ja, ich glaube, die Einführung haben wir jetzt schon vor einiger Zeit verlassen, oder? Und an dem Punkt kann ich jetzt echt nicht mehr verstehen, wo das jetzt für die Einführung irgendwo relevant ist oder dass man erstmal das Verständnis aufbaut zu der ganzen Theorie. Ja, also ein besseres Verständnis ergibt sich sicherlich, wenn man halt von der reinen auf die angewandte Theorie geht und Einsetzungen vornimmt. Aber dann kann man an der Stelle rein formal möglicherweise Einwendungen machen, wie Arne vorhin gesagt hat, dass man ja irgendwelche Axiome haben muss und Axiome können entweder gelten oder nicht gelten und damit eben auch alle Sätze, die auf dieser Axiomatik aufbauen. Und das ist halt jetzt die Krux, dass man eben bemüht ist, an dieser Stelle eine völlige Gültigkeit, was charakterisiert wurde eigentlich durch eine Tautologie, die voraussetzungslos ist, darzustellen. Ja, also ich würde sagen, also ich kann als Mathematiker sagen, dieser Fundamentalsatz stimmt auf jeden Fall und er hat keine weiteren Axiome zur Voraussetzung außer die Standardmengenlehre. Und gut, wenn man sich darauf nicht einigen kann, dann braucht man gleich irgendwie nicht anfangen zu überlegen. Und wahrscheinlich ist es für die meisten Leute, die nicht Mathematiker sind, jetzt eher anstrengend, das genau zu verstehen, was er hier meint. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir schon weitergehen zu den Anwendungen. Ich glaube, das Ganze wird noch mal deutlich, wenn er weiter unten zu diesem Partialsatz und Globalsatz kommt. Das ist auf Seite 18. Da erklärt er, was ein Partialsatz ist und was ein Globalsatz ist. Partialsatz ist ein Satz, der auf echte Teilmengen anwendbar ist. Und ein Globalsatz ist eine Aussage, die auf die gesamte Menge, die betrachtet wird, gilt. Und das ist natürlich schon eine sehr wichtige und interessante Unterscheidung, weil er sagt dann zum Beispiel, alle Wirtschafter, nämlich die Menge selbst, können nie mit Übrigen in Beziehung treten. Es können immer nur Teilmengen miteinander in Beziehung treten. Und zwar liegt es daran, dass, wenn ich die Gesamtmenge betrachte, die Beziehungen der Teilmengen oder der einzelnen Individuen untereinander gewissermaßen geschluckt werden. Das scheint mir einer der ganz wichtigen Ideen zu sein von Stützel, die man verstanden haben muss, um seine Ideen auch zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die sehr gerne übersehen wird. Vielleicht nochmal ein anderer Formulierungsversuch. Wenn man die Gesamtmenge betrachtet, dann ist eben nichts anderes mehr vorhanden, zu der diese Gesamtmenge in Beziehung treten kann. Denn sonst wäre es ja nicht die Gesamtmenge. So, und ich denke, dass man halt auf dieser Grundlage sieht, dass man im Prinzip auch eine universelle Anwendungsmöglichkeit hat. Dass halt beispielsweise man die Mengen oder die Menge aller Wirtschaftsteilnehmer definieren kann und dann Teilmengen dieser Wirtschaftsteilnehmer bilden kann und dann zum Beispiel geldtheoretische Aussagen darüber treffen, aber man kann eben genauso gut völlig andere völlig andere Gegenstandsbereiche wählen, für die eben genau der gleiche Zusammenhang zwischen Teilmengen und Gesamtmenge existiert und man nicht immer wieder jedes Mal zeigen muss, weil das von der Struktur her das Gleiche betrachtet, dass halt diese Gültigkeit gegeben ist. Ja, also Patrick hat jetzt nochmal für die Volkswirtschaftslehre natürlich ein ganz eminentes Beispiel geliefert, was halt einen Außenhandel betrifft. Wenn es nur ein Land gibt, sagt Patrick, dann kann es keinen Außenhandel geben, denn es ist kein Außenhandel mehr da. Das heißt, das Land ist eben die Menge selbst, das Ganze. Wenn ich die gesamte Weltwirtschaft betrachte, kann es praktisch keinen Leistungsbilanzüberschuss geben. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel. Es kann immer nur, wenn ich echte Teilmengen betrachte, wie zum Beispiel Nationen oder auch EU oder praktisch so Nationenverbünde, dann kann ich sagen, ich habe ein Leistungsbilanzdefizit oder Überschuss. Aber wenn ich die gesamte Welt betrachte, die Weltwirtschaft, dann tun sich im Grunde genommen das alles aufheben Und ich kann nicht mehr das sagen, dass ein Gesamtweltleistungsbilanzüberschuss entsteht. Und das wäre so auch so ein Beispiel von Globalsatz und Partialsatz. Ja, vielleicht um das mal zu kontrastieren aus einem ganz anderen Bereich. Wenn ich jetzt ein... ich kann ja auch das Beispiel hier von Stützel nochmal aufgreifen, diese Geschichte mit einem Theater oder Kinosaal, wo man halt eine Menge von Zuschauern hat. Die Zuschauer in ihrer Gesamtheit bilden dann die Menge, die Globalmenge, und jeder Einzelne kann eine Teilmenge bilden, und es ist halt so, dass die miteinander in Beziehung treten können, insofern als wenn in diesem Theater von seinem Sitzplatz jemand aufsteht, um sich dadurch einen Sichtvorteil zu verschaffen, dass man dann eben in Beziehung tritt zu den anderen, insofern als man ihnen ja ihrerseits die Sichtmöglichkeit durch das eigene Aufstehen nimmt. Und das Ganze kann nicht mehr für alle Zuschauer in dem Theatersaal gelten, wenn die als Einheit gesehen werden und eben diesen Akt vornehmen, aufzustehen, dann treten sie nicht mehr miteinander in Beziehung. Man kann eben nicht mehr feststellen, dass die zueinander ihre Sichtverhältnisse verbessern oder verschlechtern durch diesen Akt, was ein völlig anderer Bereich ist. Aber ebenso durch den Fundamentalsatz halt abgedeckt wird. Und ich denke, die besondere Bedeutung liegt darin, dass man eben nicht davon ausgehen darf, dass diese Theorie sich auf die reine Geldtheorie nur anwenden lässt, weil man im Prinzip tausende solcher Beispiele bilden kann und immer halt mit dann Aussagen gebildet werden können, die paradox erscheinen, weil halt plötzlich, wenn zu einer Teilmenge das letzte verbliebene Element aus der Gesamtmenge mit hinzunimmt, dass die Aussage, die vorher gültig war, sich dann quasi überhaupt nicht mehr vornehmen lässt und in ihr Gegenteil verkehrt wird. Ja, also an der Stelle vielleicht nochmal die Rückfrage, ob dieser Unterschied, dieser Übergang von einer Teilmenge zu einer Globalmenge halbwegs deutlich geworden ist. Jetzt mal an alle Nicht-Mathematiker. Also ich fand das Beispiel von Patrick sehr anschaulich. Damit kann man das eigentlich ganz gut verstehen. Also das mit dem Außenhandel. Ja, okay. Also nochmal aus meiner Wahrnehmung hier in unseren Diskussionszusammenhängen, auch weil Patrick hier gerade zugegen ist, ich habe halt an verschiedenen Stellen in Diskussionen wahrgenommen, dass eigentlich immer wieder so ein mikroökonomischer Ansatz herangezogen wird, die Sichtweise eines Wirtschaftsteilnehmers oder einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, ohne halt die Methode dieser Stützelschen Theorie zu benutzen, immer gleichzeitig die Komplementärmenge zu betrachten und nicht zu überlegen, wie wirkt sich das vielleicht auf irgendeine Teilmenge, die einen interessiert, in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen an, und damit verlässt man sofort die Saldenmechanik und hat verliert an diesem Punkt eben auch den Gültigkeitsanspruch und ist in der Verlegenheit, das, was plausibel erscheint, anderweitig beweisen und belegen zu müssen. Und dann ergeben sich halt immer nur Diskussionen darum, welche Möglichkeiten es vielleicht sonst noch gibt. Den besonderen Wert immer bei dieser Unterscheidung zu bleiben, also den zu betonen und sich das zu verdeutlichen, ist halt immens wichtig, weil solange man dabei bleibt, ist man nicht mehr in der Verlegenheit, Beweise in der Art führen zu müssen, dass man eigentlich wieder Ableitungsketten bilden muss, die vollständig sein müssen. Also um mal ein Beispiel vielleicht aus unserer aktuellen Diskussion aufzugreifen, wo das halt verlassen wurde, wenn man beispielsweise sich überlegt, in der aktuellen Krise, in der Euro-Krise, die Situation Griechenlands und die Situation Deutschlands. Da gab es halt eine Diskussion darüber, was passiert denn eigentlich, wenn Deutschland seine Handelsbilanz ausgleicht, das heißt in der derzeitigen Situation die Handelsbilanzüberschüsse, die Exportüberschüsse eindämmt, zurückschraubt, indem es entweder die Importe erhöht oder die Exporte erniedrigt. Wie wirkt sich das aus auf ein Land wie Griechenland? Ermöglicht es Griechenland jetzt tatsächlich sein Außenhandelsdefizit abzubauen oder nicht? Da verlassen wir halt die Theorie, wenn wir jetzt versuchen, plausible Zusammenhänge herzustellen, indem wir uns überlegen, sind denn das für Produkte, die aus Griechenland ausgeführt werden und was sind das für Produkte, die in Griechenland eingeführt werden. Also wenn man solche Überlegungen anstellt, verlässt man die Saldenmechanik und verliert vielleicht auch aus dem Blick, dass man mithilfe der Saldenmechanik sehr wohl auch in diesem Zusammenhang zwingende Aussagen herleiten kann. Und ich denke, das ist eben halt ein immer wieder vorkommender Fehler, dass man nicht erst einmal, das ist halt der große Vorteil dieser Stützelschen Theorie, dass man darauf versucht zurückzugreifen, indem man Teilmengen bildet und diese wieder untergliedert und quasi iterativ diese Urteilssätze herausbildet, die durch immer weitere Untergliederung in Teilmenge und Komplementärmenge möglich ist. Ja, Ralf, also ich verstehe schon recht gut, also was du da meinst. Also das ist sowas, man hat jetzt wirklich nur eine Teilmenge. Also wenn ich mal die Weltwirtschaft hernehme und ich betrachte jetzt nur die EU. Das heißt also, in dem Fall, da wäre die Komplementärmenge, also die Volkswirtschaften, die nicht zur EU gehören. Wenn wir jetzt aber da reingehen innerhalb von der EU, da haben wir zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Deutschland und Griechenland, wenn wir jetzt da als die eine Menge oder als den einen Teilnehmer jetzt die Volkswirtschaft Deutschland nehmen, die Komplementärmenge, das wäre das gesamte Ausland. Also das wäre mehr oder weniger die Vereinigung, also aus dem Rest EU und der Restwelt. Ja, ich versuche ja, genau, das jetzt mal hier im Chat zu veranschaulichen, wie eigentlich die korrekte Vorgehensweise wäre, wenn man sich der hilfreichen Saldenmechanik bedienen würde, nur auf der Ebene der Mengenunterteilung. Ich tippe das mal eben zu Ende. Patrick, geht dein Mikrofon? Ich glaube, also ich höre nichts. Hört jemand anders den Patrick? Nein, ich höre nicht. Nein, nein. Geht nur rot. Ja, genau. Also das Problem bei diesen Aussagen über Überschussländer und Defizitländer in dem Fall ist, dass wir hier höchstens Aussagen treffen können, dass wenn alle jetzigen Überschussländer, also wie war die in der Reihenfolge die Bundesrepublik Deutschland, danach China, danach Saudi-Arabien und so weiter, dass die alle ihre Überschüsse reduzieren müssen, damit die Defizitländer ihre Defizite reduzieren können oder gleichzeitig im Rahmen dessen reduzieren werden. Ich muss mal da was reinbringen, und zwar, was mich umtreibt, ist da, inwiefern das relevant ist, dieser Globalsatz auch, oder da Partialsätze für eine exportierende, also Überschusswirtschaft und eine Importwirtschaft, wenn man da zwischendrin diesen Finanzmarkt nimmt und also als Riesenblase oder schwarzes Loch, wo da ja nach Belieben fast quasi Geld schöpfen kann oder Geld abziehen kann aus der Realwirtschaft. Also und die ist ja nicht gerade so transparent, die Blase. Also muss man da immer ein bisschen Vorbehalt haben, denke ich mal, bei solchen Aussagen dann, oder? Also das wäre dann ein Globalsatz, wenn man dann aufstellt oder so wie hat das geheißen, eine These U oder so, wo dann recht komplex dann schon ist und die man nicht so einfach, also mit den Fakten halt dann, wo das dann schwierig wahrscheinlich ist. Kann man mich jetzt hören? Ja, jetzt kommt was an. Okay, gut. Jetzt hat sich die Diskussion mittlerweile etwas weiter fortentwickelt. Ich wollte mal noch auf das Beispiel mit Deutschland-Griechenland eingehen. Genau das ist eben ein Beispiel, wo eben missachtet wird, also oft missachtet wird, dass eben ein Element nur einer Menge angehören kann. Das heißt, wir können nicht sagen, es gibt Deutschland und das Ausland und Griechenland gehört zum Ausland, also gilt alles, was ich über das Ausland sage, für Griechenland. Das ist eben genau falsch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Griechenland als separate Menge sehe, die Griechen, dann gehören die halt nicht mehr zum Ausland im Allgemeinen, sondern sind eben dann Griechenland. Genauso wie ich vorher Deutschland aus der gesamten Weltwirtschaft rausgetrennt habe und unterschieden habe nach Deutschland und dem Rest, also Ausland. Und ich glaube, die Problematik besteht eben darin, dass unzweifelhaft ist, dass wenn in der Betrachtung Deutschland einen Überschuss hat, das Restausland notwendigerweise ein Defizit haben muss. Ich glaube, das ergibt sich, das brauchen wir nicht weiter zu erläutern. Nur das heißt nicht, dass jedes Land im Ausland entsprechend ein Defizit haben muss, sondern es kann auch innerhalb der Gruppe Ausland Länder mit Überschüssen und Defiziten geben. Und es gibt keinen sachlichen Grund anzunehmen, dass das Defizit der einzelnen Länder im Ausland durch den Überschuss von Deutschland verursacht worden ist, sondern das kann eben auch durch die, man muss sozusagen immer alle Länder betrachten. Und ich glaube, da wäre es schon mal interessant, auf diesen Globalsatz einzugehen und dann eben auch die Teilmengen zu betrachten, weil nämlich genau das der logische Fehler ist, dass immer gesagt wird, es gibt Ausland und alles, was zu Ausland gehört, verhält sich gleich. Und das ist eben nicht so, sondern man kann immer größere oder kleinere Mengen bilden. Und je nachdem, wie stark man es unterteilt, wird man feststellen, dass es halt auch innerhalb der großen Gruppe Ungleichgewichte gibt. Und das war eben das Beispiel, auf das ich mit diesem einen Land hingewiesen habe. Wenn ich mir also jetzt eine Insel vorstelle, wo er im Westen produziert wird und im Osten konsumiert wird, dann würde man, solange das alles ein Land ist, sagen, ja, ist doch alles super, wunderbar, es wird im Land produziert, es wird im Land konsumiert. Und jetzt teilt man dieses Land und plötzlich gibt es ein Außenhandelsungleichgewicht. Und da ist halt die Frage, A, ist das tatsächlich ein Problem oder ist das einfach nur eine Bilanzierungsgröße, ähnlich wie die Targetsalden, die kann man sich anschauen und interessiert zur Kenntnis nehmen. weil fundamental hat sich an der Insel dadurch nichts geändert, dass man eine Grenze eingeführt hat. Und zum Zweiten könnte man sich jetzt auch vorstellen, dass wenn ich jetzt quasi die Grenze von West nach Ost lege, habe ich plötzlich in genau derselben Situation kein Außenhandelsungleichgewicht, sondern die eine Hälfte Westen liefert an die eine Hälfte Osten und die andere Hälfte Westen liefert auch innerhalb ihrer Grenzen. Das heißt also, ob es Ungleichgewichte gibt oder nicht, ist in erster Linie eine Frage der Bilanzierung. Wie groß setze ich meine Mengen an und wo ziehe ich die Grenzen? So, und jetzt kommen wir auf das Beispiel zurück. Jetzt stellen wir uns mal einfach vor, Deutschland hätte eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz. Also im ersten Schritt betrachten wir, es gibt Deutschland und das Ausland und es wird genauso viel exportiert wie importiert. So, jetzt ziehe ich aber im Ausland eine Grenze, nennen wir sie EU meinetwegen, ohne Deutschland, weil es gibt ja keine Schnittmengen, und den Rest der Welt, also alles Nicht-EU-Ausland, und würden dann zum Beispiel feststellen, wir exportieren hauptsächlich ins Nicht-EU-Ausland, aber wir könnten zum Beispiel importieren die Menge. Wir haben ja eben festgestellt, es ist alles ausgeglichen, also muss das, was quasi Deutschland ins Nicht-EU-Ausland exportiert, in diesem Fall vom EU-Ausland importiert werden. So, sonst passt ja der Globalsatz nicht mehr zu den Partialsätzen zusammen. Und daran kann man eben schon sehen, dass man eben nicht sagen kann, nur weil wir einen Außenhandelsüberschuss haben, stellen wir uns jetzt also vor, wir würden jetzt mehr exportieren ins Nicht-EU-Ausland, dass dann zwangsläufig das EU-Ausland deswegen ein Defizit haben müsste. Das ist eben einfach nicht richtig. Und da gibt's auch keinen zwingenden Zusammenhang, warum das so sein sollte. Und das muss man eben, da muss man eben in der Argumentation sehr klar sein, dass man sagt, wenn ich ein einzelnes Land betrachte, dann muss ich das aus der Gesamtmenge rausnehmen. Und dieser Fehler wird eben oft gemacht, dass das eben nicht passiert, sondern der Globalsatz wird eben auf die Unterteil, also auf die Teilmengen übertragen, und das ist einfach falsch. Ja, Thomas, weißt du, wolltest was dazu sagen? Genau, also fast komplette Zustimmung mit Patrick. Rolf, du hattest ja gemeint, dass man auch in diesem Fall noch mit der Stützellogik es Aussagen treffen kann, und das würde mich interessieren, was das für Aussagen sind. Ja, genau. Das wird kompliziert, und ich würde das spannend finden, was ich jetzt auch nicht aus dem Stand machen kann, das im Detail aufzudrösen. Was ich aber hier skizzieren kann, ist, wie das in der Stützelschen Theorie funktioniert, grundsätzlich. Und zwar nennt Stützel das, wenn ihr das nachlesen wollt, mehrstufige Globalmengengefüge. Ich gucke auch noch mal, auf welcher Seite sich das findet. Ja, genau, das ist Seite 16 in den Paradoxa, wo er halt erwähnt, dass er halt in seinen Werken sehr überwiegend halt einstufige Globalmengengefüge betrachtet, dass er aber auch an bestimmten Stellen diese mehrstufigen Globalmengengefüge untersucht. Und dabei ist es notwendig, eine vollständige Fallunterscheidung durchzuführen. Das heißt, man iteriert halt diese Aufteilung in Menge, also einer Menge in eine bestimmte Teilmenge und deren Komplementärmenge, und macht das halt auf den verbleibenden Rest, je nachdem, was einen interessiert. Wir hatten das ja hier mal als Rest der Welt, EU und Rest der Welt nicht EU, in der zweiten Stufe gemacht. Und dabei ergibt es sich halt, dass man zum Schluss auch einige Fälle quasi wieder im Hinblick auf den untersuchten Sachverhalt über das Urteil, das man fällen möchte, dass da einige Sachen wieder zusammenfallen und man zum Schluss die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch wieder eingrenzen kann. Also das explodiert nicht in der Weise unterm Strich, wenn man das halt zwei, drei oder gar vierstufig macht. Ich guck mal, ob ich halt in seinen Werken jetzt mal eine Stelle finde, wo er wirklich eine mehrstufige Globalmengengefüge-Betrachtung durchführt. Kleinen Augenblick mal. Okay, wenn ich mal jetzt reinfunke, das hört sich halt sehr an wie so eine Aussage, die Moneymind in den Chat gepostet hat. Also zum Beispiel, wenn die Leistungsbilanz der EU als Ganzes ausgeglichen ist, dann kann man Aussagen zwischen einer Teilmenge der EU und dem Rest der EU machen. Also im Grunde, dass man dann diese drei Gruppen, die drei disjunkten Mengen betrachtet, die zusammen die Gesamtmenge ergeben und dann einfach aus der Tatsache, dass die Summe in dem Fall der Handelsbilanzüberschüsse null ergibt, dann eben daraus was ablesen kann. Also im Prinzip dieselbe Idee dann eben auf die drei Zerlegungen, drei disjunkte Mengen ausdehnt. Verstehe ich das richtig? Er will schlicht und einfach die Idee, die er auf der unteren Ebene hat, jetzt für Teilmengen von Mengen wieder erweitern. Und praktisch dann sind die Elemente dieser neuen Teilmenge sind halt Mengen und nicht einzelne Individuen. Wie beispielsweise, was in deinem Beispiel jetzt EU. EU wäre eine Menge der Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind. Genau. Und ich denke, es ist natürlich klar, dass das, was er zu Anfang gesagt hat, wenn das gilt, nämlich Globalsatz und Partialsatz, diese Unterscheidung, das gilt natürlich für jedes Mengenkonstrukt, weil es im letzten Endes egal ist, aus was die einzelnen Elemente bestehen, ob die einzelnen Elemente jetzt Bürger sind, Unternehmen sind und dann in Bezug zum Staat gesetzt werden oder ob man dann verschiedene Staaten oder Regionen miteinander vergleicht. Also mein Vorschlag wäre an der Stelle, dass wir uns das auf jeden Fall auf die Agenda unseres nächsten Treffens setzen, dass ich dann mal sowas heraussuche. Ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht, wo er halt diese mehrstufige Untergliederung vorgenommen hat, dass wir uns das dann vielleicht mal genau angucken und uns dann auch nochmal vergewissern, was bleibt denn an Aussagen, an der Aussagekraft der Sätze, die sich daraus bilden lässt, noch übrig. Und also einfach, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht aus der Erinnerung jetzt wirklich wiedergeben, aber das wäre doch mal eine sehr lohnenswerte und interessante Sache. Die Frage ist natürlich, ist es tatsächlich das Problem zu verstehen, was er sagt mit diesen Kaskaden dann von Mengen? Was ich in den Diskussionen immer wieder feststelle, ist, oder den großen Beitrag, den ich in Stützels Arbeit sehe, ist gerade diese Unterteilung in Globalsätze und Partialsätze. Allgemein, oder ich sehe eher die Gefahr, dass man Partialsätze als Globalsätze interpretiert oder meint, man könnte einfach von Detailaussagen aufs Ganze schließen. Die Gefahr besteht eher, weil natürlich Partialsätze sind der Natur nach, können die immer spezieller sein und das dann hochzuziehen auf die ganze Menge ist dann praktisch der nicht zulässige Schritt, der teilweise dann trotzdem gemacht wird in Diskussionen. Na, vielleicht können wir die Beispiele ab Seite 47 einfach mal durchgehen oder sowas, einfach mal um eine Vorstellung zu bekommen, auf welche volkswirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Größen allgemein sich das anwenden lässt. Das sind die recht knapp ausgeführt. Ja, okay, also auf Seite 47 ist der Verschuldungssaldo als erstes Beispiel genannt. Jedes Verschuldungssaldo in Klammern Summe Kreditoren minus Summe Debitoren eines Elements oder einer Teilmenge der Elemente aller faktisch verschuldungsfähiger Subjekte setzt natürlich ein übriges Element voraus, dem gegenüber die Verschuldung besteht. Und daraus bildet er dann folgende Satzgruppe, Partialsatz, alle Wirtschafter können einen Verschuldungssaldo haben. Globalsatz, alle Wirtschafter können keinen Verschuldungssaldo haben. Also so wie es da in einer natürlichen Sprache formuliert ist, sind das ja ganz offenbar, ist der Partialsatz die Negation des Globalsatzes. Und er hat es bewusst so gewählt, dass das genau so erscheint. Er hätte eigentlich eine Unterscheidung dahingehend noch vornehmen können, von der Sprachwahl her, dass er im Partialsatz auf so eine Formulierung wie jeder oder jede Teilmenge von Wirtschaftern hätte benutzen können. Aber er benutzt eben hier alle, um halt das deutlich zu kontrastieren, dass das doch paradox ist, beziehungsweise paradox scheint. Interessant finde ich das zweite Beispiel auch mit dem Preis. Da würde ich ihm widersprechen. Er sagt hier auch, das ist praktisch, wenn man weiter runter geht, die Vermögensobjekte aller Wirtschafter können einen Preis haben. Klar, das Vermögen sind die bewertbaren Rechte eines Wirtschaftsobjektes. Und dann, die Vermögensobjekte aller Wirtschaften können nie einen Preis haben. Dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, das ist halt die Summe der Vermögen der einzelnen Wirtschaftsobjekte. Ich vermute, er meint was anderes. Er meint, man kann jedes Vermögen, jeden Vermögenswert kann man am Markt einfach seinen Wert feststellen. Typischerweise Aktie, ja, am Tag, ja. X. Aber was man nicht kann, ist alle Vermögenswerte an einem gleichen Zeitpunkt ihren Wert festzustellen. Dann kracht es nämlich zusammen. Ich vermute, dass das dahinter steckt. Also ich denke, das geht darum, die Frage danach zu stellen, was kostet die Welt? Nenn mir einen Preis, Arne. Wie ist das möglich? Sagen wir so. Ich denke, allen uns ist klar, dass es kein Wert an und für sich gibt, sondern dass alles das, was wir Werte oder Preise nennen, dass das Tauschwerte sind, sprich, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Wenn Scheiße einen Preis hat oder wenn dann wird oder selbst das Nichts kann einen Preis haben oder wenn ich sage, wenn du gut über mich denkst, dann zahlst du mir was und dann werden auch abstrakte Gedanken können einen Preis haben, wenn die Nachfrage da ist. Also praktisch, eines dürfte klar sein, Preise entstehen nur durch Angebot und Nachfrage. Na, ich denke, der Punkt ist eher, dass Preis unbedingt ein relativer Begriff ist. Dass die Kategorie Preis nur in Relation überhaupt einen Sinn macht. Du kannst der Gesamtheit aller Vermögensobjekte, den kannst du den Preis von 100, aber genauso gut auch von 3000 zuweisen. Das eine ist genauso gerechtfertigt wie das andere. Preis verliert seinen Inhalt, wenn es sich auf nichts mehr in Relation beziehen kann. Das gilt natürlich für alle für alle Maße. Sei es das Metermaß, sei es der Preis. Preise beziehen sich ja auf eine Währung. Praktisch die Maßzahl ist zum Beispiel 10 und die Maßeinheit Euro, kann halt Dollar etc. sein. Das heißt, der Vergleich, der wird natürlich immer in Bezug zu irgendwas gesetzt, was mehr oder weniger willkürlich festgelegt ist. Ja, aber wozu willst du das noch beziehen, wenn hier von allen Vermögensobjekten, die es überhaupt gibt, die Rede ist? Indem du sagst, praktisch, der Preis eines Vermögensobjektes ist ja keine statische Größe, sondern du kannst immer nur sagen, Durchschnittspreis innerhalb der gleichen Stadt gibt's ja meinetwegen, kannst du einen Liter Apfelsaft zu unterschiedlichen Preisen kaufen. Das allein schon sagt, es gibt nicht den Preis, sondern ein Preis ist immer eine statistische Verteilung über einer Preisspanne. Und In diesem Sinne kannst du eher dann sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt kann ich dann die Mittelwerte der Preise mit den Mengen multiplizieren und dann komme ich zum Vermögen der Gesamtwirtschaft. Das ist natürlich klar, wenn ich dann das gesamte Vermögen auf den Markt schmeiß, dass das keinen Preis haben kann, weil es niemand gibt, der es kaufen könnte. Ja, aber genau das wird doch in dieser Satzgruppe zum Ausdruck gebracht. Möglicherweise hat er das gemeint, aber das halte ich dann für sehr missverständlich. Und vor allen Dingen halte ich es für missverständlich im Zuge dessen, was er erreichen will und was wir diskutieren. Wir sprechen ja zum Beispiel von einem Volkseinkommen oder von einem Bruttosozialprodukt und was immer. Das sind ja aggregierte Werte, die da gebildet werden. Und die machen nach meinem Dafürhalten durchaus Sinn. Ja, aber das gilt dann nicht mehr beim Welteinkommen. Also die Relation hast du dadurch, dass es eben verschiedene Volkswirtschaften gibt. Wenn du dann wirklich alle meinst, dann ist das tatsächlich gegeben, dass nichts mehr da ist, auf das du Bezug nehmen kannst, auch bei diesem Beispiel Volkseinkommen. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. So wie ich meinetwegen das Einkommen einer Familie setze ich zusammen aus meinetwegen Einkommen Mutter, Vater und was die Kinder verdienen. Das wäre Punkt 1. Dann kannst du sagen, das Einkommen einer Stadt, dann zählst du halt das zusammen. Das Einkommen einer Region, das Einkommen eines Staates. Und so kannst du natürlich in dem gleichen Stil weitermachen und im gleichen Stil macht das Sinn. Und ich kann vom Weltvolkseinkommen durchaus reden. Dann zum Beispiel feststellen, dass die 1% der 1% der Weltbevölkerung die Hälfte des Vermögens hat. Also letzteres kannst du schon sagen, weil du dann wieder eine Bezugsgröße hast. Also das Problem ist bei den Beispielen, die du da gerade genannt hast, statt nehmen wir das mal, dass du natürlich, so wie das Beispiel gewählt hast, dass du implizit immer mitdenkst, Stadt ist etwas neben anderem. Also es gibt auch noch andere Städte, aber in dem Sinne, wie das hier gebraucht wird, ist eben der Clou, dass du hier eine Gesamtheit betrachtest. Du denkst bei Stadt immer etwas mit, was du halt so wie du das hier einflechten möchtest, von dem du abstrahieren musst, dann müsstest du davon ausgehen, wenn sich das wirklich analog zu diesem Beispiel aus Stützel, aus den Paradoxa bewegen soll, dass die ganze Welt nur aus einer Stadt besteht. Und ja, das da spielt einem, glaube ich, die Anschauung, die man immer mitbringt, halt einen Streich. Lass mich da nochmal ein anderes Beispiel bringen. Du könntest natürlich sagen, ich kann die Menge des Wassers der Welt berechnen, indem ich erst alle Pfützen zusammen addiere, dann die Seen und so weiter und dann die Meere und dann komme ich zu einer Gesamtmenge an Wasser, die in der Welt ist. Und wenn zugegeben, das jetzt zu messen wäre ein bisschen schwierig, aber rein gedanklich ist es durchaus möglich. Und ich denke, in diesem Sinne würde ich sagen, das, was hier Stützel schreibt, ist nicht ganz, oder zumindest ist mir nicht ganz plausibel. Also das ist eben der Punkt, dass man beim Geld sehen muss, dass das immer Relationen abbildet. Und wenn du eine Zahl, eine Geldzahl, sage ich mal, auf etwas beziehen willst, macht das immer nur Sinn, also preislich bewertest, dann macht das immer nur Sinn, wenn es auch irgendwas anderes gibt. Und in diesem Satz hat er das eben ausgeschlossen. Und ich denke, der Witz an dem Punkt ist, dass er da illustrieren möchte, dass Preis immanent ein relativer Begriff ist. Also Andere möchten halt sich da nicht weiter dran aufhängen, aber ich persönlich unterschreibe den Satz hundertprozentig oder die Satzgruppe. Ja, das ist ja doch so, also bei dem Globalsatz, also es ist, glaube ich, einmal so zu verstehen, dass wirklich, wenn wirklich nur noch da mehr oder weniger ein Geldvermögen da ist, da ist ja kein, sowieso kein potenzieller Tauschpartner mehr da, wo überhaupt ein Preis Sinn macht. Also ich glaube, das ist vielleicht damit der entscheidende Punkt. Also wenn man da sagt, also dass Vermögensobjekte von allen, die können keinen Preis mehr haben, weil es ist wirklich da mal, auf dieser Abstraktionsebene oder globalisierten Ebene, also da findet eben kein Tausch mehr statt oder kann kein Tausch mehr stattfinden, also dass ein Preis, dass man von einem Preis sprechen könnte. Ich glaube, der Teil ist unstreitig und ich bin sicher, du findest auch schon bei 10% des Weltvermögens keinen Tauschpartner mehr. Und dann würde ja nach Stützel müsste es einen Preis geben, aber de facto glaube ich, dass es keinen Preis gibt, wenn du es in diesem Sinne interpretierst. Aber ich möchte hier jetzt nicht als Bremse wirken. Rolf, mach einfach weiter. Ich stelle mal meine Bedenken einfach zurück. Können nicht einfach alle mal den entsprechenden Abschnitt bei Stützel kurz nachlesen? Ich glaube, dann wird relativ schnell klar, dass da gar kein Widerspruch besteht zwischen dem, was der Arne sagt und was der Stützel hier definiert. Ja, ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, was ich generell jetzt an dem Satz zu bemängeln habe. Ich würde sagen, der Preis setzt nicht mindestens ein potenzieller Partner voraus, sondern der Preis ist einfach ein Verhältnis von Ware zu Geld, was im Laufe der realen Tausch realen Käufe realisiert wurde. Und es kann natürlich, es gibt auch für Dinge Preise, wo es dann keinen Käufer gibt. Also ich denke, das macht wenig Sinn, da die Diskussion jetzt zu vertiefen, ohne dass wir jetzt einfach mal zur Kenntnis genommen haben, was der Stützel da tatsächlich schreibt. Denn ich glaube, uns geht es doch in erster Linie mal darum, überhaupt zu verstehen, was Stützel meint und mit welchen Definitionen er arbeitet, muss man dafür halt erstmal nachvollziehen. Und die Diskussion, glaube ich, ist einfach jetzt noch verfrüht. Ich würde einfach vorschlagen, dass alle nochmal in den entsprechenden Textabschnitt reinschauen und einfach nochmal bei Stützel nachlesen. Okay, also dann würde ich ihm aber schon widersprechen, weil er sagt ja auch zwischen einem unter anderem faktisch gewesenen Tausch. Und wenn jetzt quasi die Menge von allen Wirtschaftsteilnehmern einmal im Kreis tauscht, dann haben wir ja einen Preis von allen Gütern. Und den könnte man dann einfach aufsummieren. Das wäre so meine Idee. Oder wo bin ich da falsch? Nein, das ist ja das, was ich eigentlich auch sagen, praktisch versucht habe zu sagen, nur nicht so prägnant wie du. Aber ich glaube, es ist verstanden, was jetzt gemeint ist. Ich denke, wir könnten weitergehen, Realwert des Geldes und so weiter. Vielleicht lese ich einfach mal kurz den Abschnitt von Stützel vor. Also er schreibt dazu auf die Theorie der Indexzahlen für Volksvermögen, die natürlich durch diesen Satz nicht erledigt, sondern nur auf ihr eigenes eigentliches Feld verwiesen wird, ist hier nicht einzugehen. Also er bestreitet nicht, dass man da auch aggregierte Aussagen machen kann über Vermögen. Nur ist das eben nicht der Punkt von seiner Aussage hier über die Preise her. So verstehe ich es zumindest. Ja, machen wir weiter. Ja, also die nächste Satzgruppe, Realwert des Geldes. Geldvermögen hat für alle Wirtschafter Realwert, solange für die Hergabe von auf solchen Währungen lautenden Titeln überhaupt Waren zu erhalten sind. Globalsatz, Geldvermögen hat für alle Wirtschafter keinerlei Realwert, wenn auch für die Hergabe auf eine von auf solche Währungen lautenden Titeln Waren zu erhalten sind. Da fällt mir eigentlich nur ein. Zum einen kann man bei Kreditgeld schlecht von Realwert sprechen, weil ihr Kreditgeld ein Rechtsobjekt, ganz genau ein subjektives Recht ist und von daher gesehen schon abstrakt ist. Und ich glaube, was hier im Partialsatz gemeint ist und so weiter, dass man beim Geld unterscheiden muss zwischen dem internen Tauschverhältnis, dass ich 1 Euro für 1 Euro tauschen kann, egal in welcher Aufsplittung, und zwischen dem Tauschverhältnis mit anderen Waren. Und die Funktion besteht ja eigentlich darin, dass das Geld als allgemeines Zahlungsmittel das Tauschmittel für andere Waren ist. Und deshalb würde ich weniger von praktisch Realwert sprechen, sondern von einem externen Wert und einem internen Wert. Inflation beispielsweise. Eine Mark bleibt, ein Euro bleibt ein Euro, egal wann. Aber der externe Tauschverhältnis, das kann sich ändern und das nennt man dann Inflation. Vielleicht nur ein Nachtrag. Ich kann jetzt oder in 100 Jahren mit 10 Euro eine Schuld mit 10 Euro begleichen. Das wäre dieser interne Wert. Aber ich kann sicherlich, was ich heute für 10 Euro kaufen kann, kann ich in 100 Jahren nicht für 10 Euro kaufen, wenn es den Euro dann noch gibt. Aber du kannst die 10 Euro, wenn es noch eine Institution wie die Bundesbank gibt, also dann auch noch gegen die dann gültige Währung da mal umtauschen. Das ist aber meistens Goodwill. Das heißt praktisch, Geld wird irgendwann dann mal, oder eine bestimmte Währung wird außer Kraft gesetzt. Und dann eigentlich rein rechtlich ist da Zappen, aber meistens tun die Zentralbanken dann sagen, okay, wir auch tun das mehr oder weniger unbefristet weiterlaufen lassen. Nee, wieso? Also das verstehe ich so nicht. Also wieso das Goodwill sein soll. Also es ist letztendlich ist es ja da mal so, also dass das Gelder irgendwo da mal was Vermittelndes ist. Also ich glaube, also da ist wirklich da mal der grundsätzliche Unterschied. Du hast es vorhin auch angesprochen, also da mal ob ich das richtig verstanden habe, also dass du Geld als Ware aufgefasst hast. Also seit man da mal nicht Geld, da mal mehr oder weniger als die wie es Marx so schön gesagt hat, also soziale Beziehung von Wert da mal betrachten. Ich wollte nochmal auf die Bemerkung von Manatwerk eingehen, wo er sagt, Arne, wenn es überhaupt keine Ware gibt, dann kannst du auch nichts kaufen. Ich glaube, da muss man eines mal klar sehen. Kaufen bedeutet eigentlich, oder mit Geld kann ich sowieso nie was kaufen, sondern ich kann einen Vertrag machen. In dem Vertrag hat der eine einen Anspruch meinetwegen auf einen Computer und der andere hat einen Anspruch auf einen bestimmten Betrag von Geld. Das heißt praktisch, diese zwei getrennten Ansprüche, ich kann immer nur eine Verbindlichkeit in Geld mit Geld bezahlen, aber ich kann niemals jetzt im abstrakten Sinne das mit Geld etwas anderes als Geld kaufen oder bezahlen. Das ist eine Verkürzung, eine umgangssprachliche Verkürzung. Und beispielsweise die Produkte der Finanzwirtschaft, diese modernen Finanzprodukte, die setzen ja gar nicht mehr auf reale Waren und Dienstleistungen auf. Da werden lediglich im Vertrag Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vereinbart. Das heißt, die sind schon total abgehoben. Bei denen ist das abstrakte Geld gut genug und die machen damit eine Menge Vermögen. Aktien werden ja oder solche Derivate werden ja auch gekauft und verkauft und könnten selbst dann gekauft und verkauft werden, wenn es mal gedanklich gesehen keine Realwirtschaft mehr gibt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aus der Orientierung gekommen. Seid ihr schon bei Punkt 3 mit dem Realwert? Ich bin da nämlich gerade am... Ja. Wie verstehst du den Globalsatz? Ich bin da gerade noch am Knabbern. Da habe ich ähnliches Problem wieder wie vorher. Und zwar aber jetzt in einer anderen Richtung, weil ich gesagt habe, Kreditgeld kann sowieso nie einen Realwert haben. Ein Realwert kann allenfalls der Nachweis des Kreditgelds, nämlich die Banknote, kann einen Materialwert oder einen Realwert haben. Na, man könnte doch sagen, also alle Geldvermögen auf der einen Seite, alle Sachvermögen auf der anderen Seite, dann ist der Realwert des Geldvermögens, also allen Geldvermögens, gleich dem Wert des gesamten Sachvermögens. Das ist heute schon nicht mehr der Fall. Wenn du praktisch die gesamte globale Geldmenge betrachtest, dann kannst du damit wahrscheinlich die Welt zweimal oder dreimal kaufen. Ich glaube sogar 7 oder 8 Mal hat mal jemand abgerechnet. Aber trotzdem könnte, ich meine, das kann man ja sagen, das ist nur eine lokale Bewertungsfrage. Also dass man eben sagt, Sachvermögen sind da teilweise ja überwert mit gewissen Werten versehen. Also die Werte, die die Sachen eben haben, ergeben sich dann aus den Preisen. Also verstehst du, was ich meine? Nicht ganz. Naja, wenn wir ein Derivat haben, ja, also so ein Hypotheken Derivat, dann wird das mit irgendeinem Preis gehandelt und jetzt kann man ja zurückrechnen, dass die Immobilie, auf die sich die Hypothek bezieht, demzufolge am Markt mit diesem oder jenem Preis gehandelt wird. Also ich, das ist eine kleine Bretterbude, aber die wird am Markt über das Derivat so bewertet, als wenn die 10 Millionen Dollar wert ist oder so. Ja, aber dann ist das halt ein Teil der Bewertung aller Sachvermögen. Ich glaube, man könnte den Gedanken aufgreifen und könnte es natürlich sagen, dass die Sicherheiten der Kredite, die bestimmen zu einem wesentlichen Teil den Wert des Geldes. Ich glaube, das ist schon eine richtige Idee. Aber die Finanzblase 2007, 2008 hat ja gezeigt, dass die Derivate mit ihrem Tauschwert das Zigfache von der ursprünglichen Kreditsumme annehmen können. Und dass die praktisch ein totales Eigenleben führen können, das praktisch in der Besoffenheit darin besteht, ich finde vielleicht doch noch einen Dümmeren, der mir das Ding zu einem noch höheren Preis abkauft. Manatwerk hat gerade einen Ordnungsruf an mich ausgerufen. Ist korrekt. Lass mal erst Schützel verstehen. Ja, also unser Ausgangspunkt war ja, dass wir anhand von Beispielen diese Relation Partialsatz-Globalsatz verstehen wollten. Ich denke, an diesem Punkt 3 haben wir wirklich eine sehr kritische Sache, die wir vielleicht nochmal vertiefen sollten. Letztlich geht es, denke ich, auch darum, dass man hier ein Fass aufmachen muss, was eigentlich von uns völlig unbeackert ist, nämlich halt die Werttheorie und inwiefern Geld bzw. Geldvermögen einen realen Wert abbildet oder ob es tatsächlich nur aus dem gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozess heraus verständlich ist, müsste man an diesem einen Satz vielleicht auch nochmal ganz gründlich untersuchen, aber dann sprengen wir doch deutlich den Rahmen dessen einmal, was Stützel hier eigentlich zum Gegenstand hat und begeben uns, wie gesagt, auf eine werttheoretische Überlegung, die wir so halt nie angestellt haben. Also mein Vorschlag, einfach zum nächsten Punkt übergehen, um diese Illustration fortzusetzen, also relatives Mehreinkommen, Profit Ich lese dann auch noch mal vor, Partialsatz, alle Wirtschafter können Profit beziehen, Globalsatz, alle Wirtschafter können nie Profit erzielen. Also ich denke, der Knackpunkt bei all diesen Beispielen, die wir gerade hier betrachten, ist, dass hier überall abgebildet wird Kategorien und Begriffe, die nur relativ sind, nur in Relation zu verstehen sind. Und hier an der Stelle mit dem Profit, das finde ich auch sehr aufschlussreich, dass hier an dieser Stelle gesagt wird, dass alle Wirtschafter insgesamt nie einen Profit erzielen können. Profit halt auch wieder in Geld gedacht. Zum einen ist natürlich unter dem Blickwinkel der heutigen Betriebswirtschaftslehre der Begriff Profit ist natürlich in Frage zu stellen. Was meint er genau? Meint er den Einnahmen-Ausgabenüberschuss oder meint er, was eher der Fall wäre, den Aufwand-Ertragsüberschuss? Letzteres, also das differenziert er halt ganz deutlich. Er bewegt sich ansonsten in seiner Theorie immer nur in Einnahme-Ausgabeüberschüssen. Dieser Profitbegriff ist ganz eindeutig halt ein Einkommensbegriff. Wenn es ein Einkommensbegriff ist, dann wäre es ja Einnahmen-Ausgabenüberschuss. Aber wenn es praktisch im Sinne der Unternehmensrechnungslegung ist, dann wäre es eher nicht das, was man Gewinn nennt, Bilanzgewinn nennt, das ist die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag. Beim Aufwand und Ertrag, glaube ich, wird deutlich. Ich muss das, was Stützel unter Globalsatz versteht, in einem ganz wichtigen Verhältnis noch nicht verstanden haben, weil ich würde ihm auch da wieder sprechen. Und zwar, natürlich kann jedes einzelne Unternehmen kann einen Gewinn erwirtschaften, nämlich dieser Gewinn ist die Differenz zwischen den bewerteten abgegebenen Leistungen beziehungsweise dem Ertrag und dem Aufwand. Und das ist, wenn du willst, die Wertschöpfung, die netto übrig bleibt. Das ist der Gewinn. Und ich denke, wenn es vernünftig läuft, dann sollte jedes Unternehmen in der Lage sein, eine Wertschöpfung zu erzeugen und nicht so sein, dass, wie es beim Glücksspiel der Fall ist oder beim Glücksspiel der Fall ist, dass praktisch das ist ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, was die einen gewinnen, verlieren die anderen. Aber wenn tatsächliche Produktion stattfindet, und dann kann es die Situation rein gedanklich geben, dass alle eine Wertschöpfung bringen und alle einen Gewinn erzielen. Ja, aber das ist doch sofort klar, wenn man das auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene sich anguckt, also der Weltwirtschaft, davon ausgeht, Geldvermögen ist grundsätzlich, hat eine Gläubiger- und eine Schuldnerseite, dann existiert gesamtwirtschaftlich kein Geldvermögen, sondern nur Realvermögen. Dann auf dieser Ebene kann es dann einen Zuwachs geben, aber auf der Ebene des Geldvermögens gesamtwirtschaftlich natürlich nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns auch die Definition von Profit angucken, erstmal die der Stützel selber gibt. Denn die deckt sich ja mit keiner dieser Definitionen, die ihr jetzt hier gebracht habt. Vielleicht kann der Rudolf das einfach mal vorlesen und vielleicht noch was dazu sagen. Mit Rudolf bin ich jetzt gemeint. Also er schreibt dazu, Profit ist damit von uns als reiner Partialbegriff definiert. Ebenso ist Profitquelle reiner Partialbegriff. Mit anderen Worten, die Menge der Wirtschafter selbst kann weder Profit machen, noch kann die geschlossene Volkswirtschaft selbst Profitquelle sein. Das heißt, Profit kann nichts mit bloßen Veränderungen des Gesamts der Wirtschaft zu tun haben. Ähnlich wie bei dem Geldbegriff können wir auch hier schon durch die bekannten zwei Elemente Kapitalbegriff in denkbar präziser Weise unterscheiden. A, den nur partialökonomischen Tatbestand, Profitquelle zu sein, Erwerbskapital. B, den globalökonomischen Tatbestand, Bedingungen konsumtiver bzw. produktiver Ertragserzielung, in Klammern Vermögen sein, Produktivkapital. Schon Böhm-Bawerk machte bekanntlich deutlich, dass sich die Geschichte der Kapital- und Zinstheorien interpretieren lässt als die Geschichte der Scheinprobleme und Irrtümer, die aufkommen müssen, wenn man hier Partialbegriffe und neutrale Begriffe miteinander verwechselt. Ja, danke. Ich meinte eigentlich aber sogar das, was Stützel ganz am Anfang schreibt, noch bevor er hier den Partialsatz und den Globalsatz bringt, auf der Seite 49 ist es, ganz unten. Da definiert er nämlich überhaupt erstmal, was er mit Profit meint. Und ich lese das mal ganz kurz vor. Da schreibt er, als Profit, in Klammer, relatives Mehreinkommen, sei definiert derjenige positive oder negative Einkommensbetrag pro Periode, um den einer Person Gesamteinkommen, also das Gesamteinkommen einer Person, dasjenige eines Vergleichssubjekts innerhalb derselben Periode übersteigt. Und da muss ich ehrlich zugeben, das kann ich so noch nicht ganz nachvollziehen, was Stützel damit genau meint. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand das besser erklären. Okay, ich hätte es jetzt so verstanden, dass es sagt, bei einer Gleichverteilung des Einkommens hast du gewissermaßen null Profit im Einzelnen. Er setzt es jetzt mit anderen in Vergleich. Und für ihn ist Profit die Differenz zwischen dem Einkommen des einen und dem Einkommen eines anderen. Ja, und das halte ich ja für eine sehr ungewöhnliche Definition von Profit, also nicht die Standarddefinition. So sehe ich es auch, aber natürlich in der Definition, da hat er natürlich recht, nämlich wenn der eine meinetwegen 800 Euro im Monat verdient und der andere verdient 1000, dann hat der eine ein Plus von 200 und der andere hat ein Minus von 200. Und wenn du es addierst, dann kommst du auf Null. Aber wie gesagt, dieser Begriff von Profit, den halte ich auch für gewöhnungsbedürftig. Also den halte ich auch deswegen für seltsam, weil man normalerweise ja Profit, also soweit ich das jedenfalls weiß, eigentlich zeitbezogen definiert. Nicht in Bezug auf andere Wirtschaftssubjekte, sondern in Bezug auf sozusagen die eigene Bilanz in einem zurückliegenden Zeitpunkt. Und das muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass der Stützel das ganz anders definiert. Wenn man es so definiert wie er, dann machen seine Aussagen natürlich Sinn. Aber das kann man nur nachvollziehen, wenn man seine Definition erstmal hat und registriert hat, dass das nicht die Standarddefinition ist. Er sagt ja auch Einkommensbetrag pro Periode. Das heißt, die Definition, wie er es hier hat, ist schon in Ordnung. Okay. Ja, deswegen nennt das auch relatives Mehreinkommen. Vielleicht macht es volkswirtschaftlich sogar Sinn, Profit so zu beschreiben, denn man könnte sagen, also jemand, der heute zu den Ärmsten in der Gesellschaft gehört, der kann sich irgendwie trotzdem so ein Handy leisten oder so, das vom Wert her verglichen zu dem, was es vor 200 Jahren gab, irgendwie millionenfach mehr wert ist. Also der Ärmste in der heutigen Gesellschaft ist irgendwie millionenfach reicher als jemand vor 200, als sogar ein Reicher vor 200 Jahren. Aber für die volkswirtschaftliche Betrachtung ist Profit natürlich irgendwie eine Profit Motivation, sich von anderen, vom Durchschnitt abzusetzen, also relatives Mehreinkommen oder zu erzielen. Ich würde vielleicht an dieser Stelle auch einwerfen, dass er wahrscheinlich bei Gesamteinkommen auch die Ausgaben schon abgezogen meint. Also dass er quasi Ausgaben einfach als negative Einkommen definiert und damit unter dem gleichen Begriff sammelt. Also das ist auch was Jörg Buschbeck ja oftmals verwendet, so dass es insgesamt kein Geldvermögen gibt. Und wir meinen halt damit das Netto-Geldvermögen, also schon das negative Geldvermögen, die Schulden abgezogen. Thomas, wenn man natürlich sehr genau ist, dann ist das natürlich nicht richtig, weil es auch schuldfreies Kreditgeld quasi gibt. Ja, was heißt nicht richtig, ist eine Definitionssache, aber okay. Nee, also was du, ich glaube, das ist wirklich nur mein Arne, kannst du mir ein Beispiel geben für schuldfreies Kreditgeld? Geld eben, einfach ein konkretes. Wenn eine Bank für 10 Millionen Euro ein Grundstück kauft, dann hat praktisch die Realwirtschaft hat schuldfreies Kreditgeld. Oder beziehungsweise ein besseres Beispiel ist das Gold der Zentralbank. Als das gekauft wurde, die Zentralbank hat das Gold gekriegt und hat dafür so und so viele Milliarden, damals waren es D-Mark, quasi ausgegeben. Hierfür liegt kein Darlehensverhältnis zugrunde, sondern das Geld, das hier die Lieferanten vom Gold haben, ist gewissermaßen schuldfreies Geld im Umlauf. Aber es ist eine Verbindlichkeit der Bank, die das gekauft hat. Inwiefern willst du das dann schuldfrei nennen? Ich verstehe zwar, was du meinst, aber das ist ja nicht konsistent benannt dann. Schuldfrei insofern, weil die Verbindlichkeit der Bank selbst für die Bank keine Verbindlichkeit ist, weil sie in eigenem Geld bezahlt. Das heißt, wenn ich mit etwas bezahlen kann, was mich in der Herstellung quasi nichts kostet, ist de jure eine Verbindlichkeit, weil wir natürlich in einem Kreditgeldsystem sind, aber es ist de facto keine Verbindlichkeit. Das ist schon richtig, aber trotzdem gilt natürlich für diese Zentralbankverbindlichkeit auch, dass sich die Gläubiger und die Schuldnerseite auch uns keine richtige Verbindlichkeit ist, zu null aufaddiert. Also das darf man dabei, glaube ich, nicht vergessen. Ja, richtig, in dem Sinne schon. Aber ich glaube, wenn man normalerweise meint, man dass du praktisch ein Schuldverhältnis besteht, wo du in fremdem Geld bezahlt wirst und nicht in deinem eigenen Geld. Okay, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, für die seitenmechanische Betrachtung ist eben entscheidend, dass es eine Gläubige- und eine Schuldnerseite gibt. Das ist ja dann auch bei diesem Bankgeld, was durch den Ankauf jetzt von einem Sachvermögenswert zustande gekommen ist, der Fall. Aber ich glaube, da sind wir schon wieder in der Diskussion drin, wo wir zwei Sachen vermischen. Einmal nämlich den Versuch zu verstehen, was der Stützel eigentlich meint und dem, was sozusagen da draußen real abläuft auf der Basis unserer Theorien, die wir im Kopf haben. Also ich habe das Gefühl, wir müssen doch da beim Stützel vielleicht erstmal noch etwas genauer reinlesen, um das ein bisschen genauer nachvollziehen zu können, wie er die einzelnen Begriffe auch definiert, zum Beispiel Geldvermögen. Also ich sehe hier gerade, da ist so eine Fußnote zur ausführlichen Differentialdiagnose Geldvermögen Zahlungsmittelbestand, Vergleiche unten. Aber okay, das ist dürfte auch keine Definition von Geldvermögen dann sein. Ja, ich habe es bis jetzt so verstanden, dass es eine Anleitung ist, wie man an wirtschaftliche Probleme dran geht und wie man innerhalb dieser wirtschaftlichen Probleme argumentieren kann. Oder dass wir uns im Chat nicht mehr so viel anflaumen, sondern mehr sachlich argumentieren. Kann ich dir was dazu sagen? Die Rolle der Saldenmechanik ist nichts anderes wie der Energieerhaltungsgesetz. Mit der Saldenmechanik kannst du relativ einfach blödsinnige Politikvorschläge dahin bringen, zu zeigen, dass die so viel wert sind wie ein Perpetuum mobile zum Beispiel. Mehr bringt die Saldenmechanik nicht. Die Saldenmechanik kann dir keine Lösungen, kann nichts Positives, sie kann nur falsifizieren. Ja, das ist meine Meinung. Mich würde interessieren, was Moneymind dazu sagt. Sagen, eine ganz praktische Anwendung von Saldenmechanik, wenn das jetzt auch nicht direkt auf Stützels Saldenmechanik beruht hat, aber das ist doch der Keynes-Plan mit der internationalen Clearing Union, die sozusagen als Zielvorgabe für die einzelnen Nationalökonomien ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht vorgibt Und auf der Basis von diesen seitenmechanischen Einsichten dann eben nicht nur Schuldnerländer sanktioniert, die dieses Ziel nicht erreichen, sondern eben auch Gläubigerländer. Also das halte ich für eine total relevante Anwendung, die sich direkt aus der Seitenmechanik ergibt. Was meinst du jetzt mit Zielparameter? Also dieses Ziel außenwirtschaftliches Gleichgewicht oder? Nee, das hat damit hat das ja meinem Verständnis nach eigentlich nichts zu tun, sondern das Ziel außenwirtschaftlichen Gleichgewicht soll einfach nur heißen, eine ausgeglichene Leistungsbilanz, also keine Exportüberschüsse und auch keine Defizite in der Leistungsbilanz, also keine Importüberschüsse. Was man eine Sache ist, mit der Seitenmechanik machen kann, ist, ich hatte mit dem Patrick vor einigen Tagen einen kleinen Zwist, und zwar ging es dann darum, dass er sagt, es ist doch völlig absurd zu sagen, dass meinetwegen die Putzfrau in Thüringen oder ein Überschuss, den Deutschland erzielt, irgendjemand in Griechenland hilft. Und da denke ich, kann man mit dieser Argumentation von Partialsatz und Globalsatz, kann man dann doch was anfangen und kann dann doch sagen, dass ein Land mit Leistungsbilanzüberschüssen letztendlich zu einer Schwäche derer führt, die Leistungsbilanzdefizite haben, wenn sie in einem Währungsverbund sind, wie beispielsweise dem Euro. Ja, genau, so würde ich das auch sehen. Dieser Zusammenhang wird ja erst aus der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung überhaupt deutlich. Denn aus rein einzelwirtschaftlicher Betrachtung liegt ja eben dieses merkantilistische Ziel nahe, dass alle Überschüsse machen können und deshalb auch sollen. Und die Seitenmechanik zeigt ja gerade in dem zentralen Fall eigentlich auf, dass das so nicht stimmt. Und es ist schon eine wichtige Anwendung, würde ich mal behaupten. Seitenmechanik zeigt doch nur, dass der Satz, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, an sich, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit als Leistungsbilanzüberschuss definiert, dass diese Aussage von Merkel und Co. einfach blödsinnig in sich ist. Mehr sagt die Seitenmechanik nicht, Wolfgang. Schule, aber das ist eine wichtige Aussage. Das ist wie mit dem Beispiel mit dem Kino. Wenn einer aufsteht, sieht er besser. Aber wenn alle ausstehen, dann ist dieser relative Vorteil wieder weg. Und anders ausgedrückt, wenn einer wettbewerbsfähiger ist, dann hat er die Fähigkeit, meinetwegen einen Leistungsbilanzüberschuss zu erwirtschaften. Wenn es alle machen, dann haben alle nur mehr Stress. Wenn also alle gleich viel wettbewerbsfähiger in Anführungszeichen werden, ist es kein Problem. Nein, dann ändert sich insofern nichts, sondern alle haben nur mehr Stress. Genau, aber dann macht der Begriff Wettbewerbsfähigkeit keinen Sinn mehr. Das ist ja ein relativer Begriff und das ist eigentlich das ganze Kerneinsicht aus dem Ganzen. Mechanisch macht dieser Satz keinen Sinn, das ist richtig. Und deshalb, denke ich, kann die Seitenmechanik einem doch ganz gute Anregungen und ganz gute Ideen liefern, dass man nämlich gerade solche Sprüche wie Wettbewerbsfähigkeit mal dann in einem Globalsatz überdenkt. Ganz genau. Und das macht der Flassbeck ja eigentlich ständig. Ich weiß nicht, wer von euch da ab und zu reinschaut bei Flassbeck Economics, aber das kann man da ständig lesen, diese Argumentation. Er ist ja ein Schüler von Wolfgang Stützel. Und wenn man sich dafür interessiert, wie man das praktisch anwenden kann, dann kann man bei ihm mal reinschauen. Aber ich finde eigentlich, dass dieser Keynes-Plan, also diese International Clearing Union, die kann man als direkte Anwendung dieser seitenmechanischen Einsichten eigentlich betrachten. Und da würde mich dann als Frage vielleicht auch an den Rudolf noch interessieren, ob sich der Stützel zu dem Plan irgendwo geäußert hat und was er dazu gesagt hat. Und zum anderen gibt es ja im Wiki vom Christoph eine Seite zum Keynes-Plan, die man sich dazu vielleicht einfach auch nochmal anschauen könnte und vielleicht sogar auch noch einen Mumble-Termin dazu machen könnte. Denn das ist ja doch ein Thema, das in Bretton Woods auf der Tagesordnung war und jetzt so nach und nach wieder auf die Tagesordnung eigentlich kommen könnte oder eigentlich drauf gehört. Und der Varoufakis, der griechische Finanzminister, der neue, ist ja auch jemand, der das ganz konkret anspricht, in seinen Büchern zumindest. Und insofern würde ich doch sagen, dass da ein ganz, ganz enger Zusammenhang, relevanter Zusammenhang auch zur Anwendung besteht. Und okay, mehr will ich jetzt erstmal nicht dazu sagen, außer der Frage vielleicht noch an den Rolf, was Stützel denn zu dem Keynes-Plan geschrieben hat. Also zu dem Keynes-Plan hat er nichts gesagt. Vielleicht habe ich irgendeine Randbemerkung überlesen, aber es ist nicht Gegenstand seiner Aussagen. Was jetzt hier gerade gesagt wurde, dass eben verdeutlicht wird, dass halt Kategorien, die nur in ihrer Natur her relativ sind, dass die nicht verabsolutierbar sind, ist natürlich ein ganz wesentlicher Kern. Aber das, was Arne gerade sagte, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wenn man unter Konkurrenzbedingungen tatsächlich versucht, sich Vorsprungeffekte vor anderen zu sichern, dass man dann quasi den Aufwand, den man betreibt, um diese zu erzielen, eigentlich im volkswirtschaftlichen Sinn nur Overhead produziert. Das heißt, da gehen jede Menge Stunden Arbeitsleistung einfach darum aus dem Grund flöten und ins Nichts, die keinen Sinn für irgendjemanden haben, weil man sich eben gegenseitig irgendwelche Vorteile dadurch abhakt. Also zum Beispiel, da gibt's ja auch ganze Industrien, die sich so sauber herausschälen lassen, wie zum Beispiel die Werbung. Ja, das ist ein großer Industriezweig und der macht eigentlich nur Sinn unter Konkurrenzbedingungen und niemand hat wirklich was davon. Und wenn man den Arbeitsmarkt zum Beispiel anguckt, unsere Arbeitsmarktpolitik, da werden halt die Leute, die unfreiwillig arbeitslos sind, ständig dazu gedrängt, sich immer mehr darum zu bemühen und immer mehr Fähigkeiten sich anzueignen, um auf dem Arbeitsmarkt dann eine freie Stelle zu ergattern. Aber insgesamt, für die Gesamtheit der Arbeitslosen ist das ja ein Nullsummenspiel. Wenn sich sonst nichts ändert, führt die Arbeitsmarktpolitik eigentlich nur dazu, dass die Betroffenen gezwungen sind, im Hamsterrädchen sich zu drehen, während der Effekt insgesamt null ist, weil kein zusätzlicher Job dadurch besetzt wird. Ja, ganz klar. Also das beschreibt der Stützel ja auch in diesem Abschnitt zu den Marx'schen Paradoxa. Genau das, was du jetzt zum Arbeitsmarkt beschrieben hast. Und das wäre nochmal eine Anwendung, wo man eben gegen dieses einzelwirtschaftliche, neoliberale Denken mit derselben Mechanik ganz stark argumentieren kann. Macht der Flassbeck auch ständig. Aber der andere Punkt, den ich noch sagen wollte, kurz, natürlich ist auf der Geldvermögensebene, wenn wir jetzt, oder auf der Finanzvermögensebene, wenn wir Finanzvermögen immer definieren als eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung, bei der sich Schulden und Guthaben, also Forderung und Verbindlichkeit zu null aufaddieren, dann ist natürlich Kapitalismus auf der Finanzvermögensebene immer grundsätzlich ein Nullsummenspiel. Wenn einer gewinnt auf dieser Ebene, dann verliert irgendein anderer in genau gleicher Höhe. Ist total klar. Aber das trifft ja eben nicht für die Güterebene zu. Und damit meine ich jetzt wirklich die Güter und nicht das Sachvermögen, also nicht sozusagen das, was wir hier bilanzieren bei den Gütern, sondern die ganz realen Güter. Auf dieser Ebene gibt es eben doch sozusagen eine Win-Win-Beziehung. Und das ist ja die eigentliche Stärke des Kapitalismus oder das, was Kapitalismus eben gut kann, wenn man das will. Und dieses Win-Win ergibt sich halt auf der Güterebene rein durch Arbeitsteilung. Aber auf der Finanzebene ist das Ganze ein Nullsummenspiel, das aber auf der Güterebene diese enorme Leistungsfähigkeit ermöglicht. Das finde ich doch einen sehr interessanten Aspekt an dieser ganzen Betrachtungsweise, an dieser seidenmechanischen Betrachtungsweise. Naja, also du sagst jetzt an der Stelle, dass das ein Vorteil der Konkurrenzbedingungen ist. Das sehe ich nicht, weil ein Vermögenszuwachs, Realvermögenszuwachs in Form der Wertschöpfung, der kann auch unter Nicht-Konkurrenzbedingungen entstehen. Wobei sich dann die große Frage auftut, wie das zu realisieren ist, und zwar auf eine vergleichbar effiziente Art und Weise. Dann fällt mir gerade noch eine Sache ein, was du angesprochen hast zu Keynes. Er sagt in gewisser Beziehung schon etwas ganz Wesentliches in seiner Theorie. Er macht ja eine Unterscheidung zwischen einer aktiven und einer passiven Rolle. Also wann immer zwei Wirtschaftsteilnehmer miteinander in Beziehung treten, nehmen wir mal einen normalen Kaufakt, wenn ich etwas kaufen will, oder ja, schlechtes Beispiel, besser, wenn ich einen Ausgabenüberschuss realisieren möchte, dann kann ich das nur in dem Maße, in dem halt der Rest der Wirtschaftsteilnehmer einen Einnahmeüberschuss hinzunehmen bereit ist. Und wer da jetzt die aktive, wer die passive Rolle hat, ist zunächst mal unbestimmt, aber es gibt eine Ausnahme, wo jemand halt immer die aktive Rolle einnehmen kann, und zwar als ja nicht mikroökonomischer, sondern makroökonomischer Akteur und im Zusammenhang mit einem Staat ist das eben die staatliche Autorität, also repräsentiert durch den Staat, der Steuern erheben kann und der mit der Zentralbank eben auch Geldvermögensumschichtungen erzwingen kann. Und der macht, also mit diesem Punkt macht er eigentlich darauf aufmerksam, dass für das Ganze, für die ganze Weltwirtschaft eben ein solcher ja, makroökonomischer Akteur eben nicht vorhanden ist. Ja, sicher, aber das war ja der ganze Punkt von dem Keynes Plan, so einen makroökonomischen Akteur sozusagen vorzuschlagen. Genau. Nicht mal als staatlichen Akteur, das finde ich auch nochmal sehr interessant, also gar nicht als sozusagen globale steuererhebende Instanz, sondern einfach nur als eine internationale Verrechnungsstelle für Vermögen, die aber gleichzeitig auch bestimmte Regeln vorgibt sozusagen, die sich von den Regeln von einer normalen privaten Bank eben unterscheiden. Und also diese Idee, finde ich, die ist es wirklich wert, nochmal, dass man diese sich nochmal genauer anschaut und ein bisschen genauer durchleuchtet und auch mal ein bisschen zurückgeht auf die Geschichte, was der Keynes sich dabei gedacht hat und welches steckt mit der Weltwirtschaftskrise und den merkantilistischen Versuchen, die es da ja auch gegeben hat, genau wie heute in der Eurozone. Und ich denke, es wäre schon an der Zeit, dass man diesen Keynes-Plan nochmal rausholt und sich genauer anschaut und diskutiert, welches Potenzial da drin stecken würde. Anima, in deine Frage, hast du die Saldenmechanik schon gelesen, die oder noch nicht? An mich die Frage? Ja? Ich habe die Saldenmechanik nicht gelesen, das sage ich ganz ehrlich. Ich kenne die wirklich nur aus zweiter Hand, aus Texten vom Heiner Flassbeck und von dem Johannes Schmidt und einigen kurzen Texten vom Stützel. Also ich habe diesen Teil, um den es jetzt hier geht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gelesen. Das war mir einfach zu kompliziert. Also die Sprache vom Stützel finde ich wirklich sehr schwer. Aber die Grundideen der Saldenmechanik sind im Grunde doch eigentlich sehr einfach und leicht zu verstehen. Und allein die Grundideen finde ich schon so wichtig und so zentral einfach, dass es schon ein Riesenfortschritt ist, die überhaupt mal kennenzulernen. Ich habe noch eine kleine Frage an den Rolf. Die Paradoxa, sind die geschrieben worden vor der Saldenmechanik oder danach? Die Paradoxa, das ist die Habilitationsschrift von ihm. Die ist veröffentlicht worden, wesentlich später, als er habilitiert hat. Warte mal, ich guck noch mal nach den Jahren. Also ja, um es vorwegzunehmen, also genau, die Paradoxa, das sind sozusagen das wissenschaftliche Werk, und in der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik werden wesentliche Teile auch nochmal, allerdings bei weitem nicht in der Ausführlichkeit behandelt, und die volkswirtschaftliche Saldenmechanik ist deutlich didaktischer ausgerichtet. Recht, jetzt fällt es mir ein, ich habe da hineingeschmökert, und in den Fußnoten von der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik kommen die Paradoxa, die Hinweise auf Paradoxa hin. Tut mir leid, also das hätte ich drauf selber kommen müssen eigentlich. Nee, die Paradoxa sind vorher, weil sonst wären sie nicht in den Fußnoten der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik drin. Nur die Frage gestellt, bei mir kamen die Paradoxa teilweise, die Sätze, recht verschrubbelt vor. Und dagegen bei der Saldenmechanik, was ich so ein bisschen reingelesen habe, kam mir der Stützel doch eigentlich relativ klar vor. Also klarer als das, diese verschobelten Sätze bei der Paradoxa. Vielleicht könnte man ja auch den Heiner Flassbeck nochmal einladen zu einem Mampelgespräch, denn der hat ja beim Wolfgang Stützel tatsächlich studiert. Und insofern, an Flassbeck ist eben interessant, dass er einerseits saldenmechanisch denkt und zum anderen auch ganz praktisch in der Politik ja aktiv war. Er war ja in der Regierung Schröder, da im Kabinett Schröder I, der Staatssekretär vom Superminister Oskar Lafontaine, der hat damals Wirtschaftsministerium und Finanzministerium beide bekommen, aber ist dann ja nach ein paar Monaten abgesprungen aus verschiedenen Gründen. Aber die haben zusammen ja auch diesen Versuch gemacht, das Weltwährungssystem auch eben along the lines von diesem Keynes-Plan zu reformieren, und sind dabei halt gescheitert. Aber das fände ich sehr interessant, also in diesem Zusammenhang den Heiner Flassbeck auch nochmal einzuladen und da entsprechende Fragen dann vorzubereiten zum Thema Saldenmechanik und Keynes und dem internationalen Währungssystem. Ja, ich denke, so jetzt gerade vielleicht ein guter Punkt, Rolf, um vielleicht eine Schlussbemerkung oder sowas und anzudeuten, wo wir das nächste Mal weitermachen oder so? Ja, also ich habe das ursprünglich ganz anders angedacht, dass wir uns halt mit ganz grundsätzlicheren Sachen hätten heute beschäftigen sollen, aber das ist offenbar nicht nötig gewesen. Von daher, wir haben ein Pad, auf dem Anregungen ausdrücklich erwünscht sind. Das habe ich über die Mailingliste schon mal gepostet, müsste ich gleich nochmal raussuchen. Und ich denke, wir sollten uns hier natürlich gemeinsam darauf einigen, wo unser Erkenntnisinteresse liegt, und bestimmen, was uns insbesondere bei der Saldenmechanik interessiert. Also ich fände es spannend, beispielsweise, wie ich das ziemlich zu Anfang unserer heutigen Veranstaltung gesagt habe, auf den Ableitungsweg mal zu begeben, den er für die Ermittlung des umsatzbedingten Kreditbedarfs einer Volkswirtschaft gegangen ist. Und das vielleicht mal Stück für Stück nachzuvollziehen, würde ich halt sehr, sehr lohnenswert finden. Also es ist jetzt nur ein Vorschlag. Das Thema Gleichschritt, meinst du damit auch das Thema Gleichschritt oder nicht Gleichschritt? Ja, also er entwickelt dabei eben bestimmte Kategorien, die halt ungewöhnlich sind, insofern, als sie in anderen ökonomischen Theorien halt vom Gleichschritt, insbesondere vom Ausgabenvorsprung beziehungsweise von dem Ausgabenrückstand abstrahieren und wo es halt zu vielen Verwechslungen kommt hinsichtlich betrachteter Kategorien Stationarität einer Wirtschaft versus dynamische Entwicklung einer Wirtschaft, Gleichschritt, Ausgaben, Gleichschritt oder eben Vorsprungssituation und dass da halt in der ökonomischen Theorie oftmals Verwechslungen stattfinden. Also das daran kann man deutlich auch Fallstricke entdecken, die halt in vielen ökonomischen Theorien sich auftun, sodass manchmal so absurde Sachen passieren, dass dem Markt wundersame Eigenschaften zugesprochen werden, indem Ökonomen halt zeigen, dass Marktsituationen zu einem Gleichgewicht führen und Stützel entlarvt die einfach als trivial ökonomische Gleichheitsbeziehungen, die eigentlich immer vorhanden sind. Also sowas fände ich persönlich spannend, aber das ist eben auch ein ziemlich langer Weg. Ja, lass uns das doch machen. Ist eigentlich jetzt nächste Woche Mittwoch, ist da die nächste Sitzung angesetzt gewesen? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Also normale AG-Sitzung, ne? Und dann die Woche darauf hatten wir eine weitere Veranstaltung, wo es um Positive Money geht, ne? Da geht es um Vollgeldkredit, den Aufsatz von Bene, den er in einer Fachzeitschrift veröffentlicht hat mit noch jemandem. Also das heißt konkret, in 3 Wochen könnten wir das machen, ne? Ja, gibt es eurerseits noch Anregungen? Also ich fände das halt spannend, mir das anzuschauen, wobei man natürlich sehen muss, das erfasst nicht den ganzen Bereich der Derivate, was irgendwie wohl auch zu Stützelzeiten in einer regulierten Finanzwirtschaft kaum Bedeutung hatte. Die bleiben dabei außen vor. Es geht, wie gesagt, dann bei diesen Ableitungen immer nur um den umsatzbedingten Bedarf. Also geht es dann in 3 Wochen am 4. März unter Vorbehalt natürlich weiter zu Stützels Theorie zum akkreditierten Kreditbedarf einer Volkswirtschaft. Und ich würde vorschlagen, dass man dann hier an der Stelle die Aufnahme beenden. Oder willst du noch einen Abschlusssatz sagen, Rolf? Nein, also ich fand das heute Abend sehr spannend. Danke für die Ausdauer der Leute und hoffe, dass wir uns zum gleichen Thema in 3 Wochen dann auch wieder zahlreich hier versammeln werden. Ja, danke dir, Rolf, für die Organisation. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.